höchste Höllenbrand. Lass mich deine Demut zu. Ganz verfluchen den Hochmut, ganz, ganz verfluchen den Hochmut, ganz, ganz verfluchen. Lass mich deine Demut suchen und den Hochmut ganz verfluchen, verfluchen. Dass ich dir gefällt.